Aus dem Gesagten, nämlich dass der Papst nur im Kirchenstaat weltliche Gesetze erlassen kann, folgt aber keineswegs, dass der römische Papst bürgerliche Gesetze, die dem göttlichen und kanonischen Recht zuwider sind, nicht für null und nichtig erklären kann. Die Theorie, welche die Konkordate päpstliche Privilegien nennt, hat unter Verwerfung der Koordination von Staat und Kirche die sichere und unbezweifelbare Lehre zur Voraussetzung, dass der Staat der Kirche indirekt unterworfen sei. Diese Ansicht stützt sich auf die katholische Lehre von der unabänderlichen Machtfülle des Papstes, Kraft göttlichen Rechts, die durch keinerlei Verträge in ihrem gültigen Gebrauch gebunden oder beschränkt werden kann. Da es nicht selten geschieht, dass trotz versuchter freundschaftlicher Beilegung der Streit zwischen Staat und Kirche fortbesteht, so steht es der Kirche zu, den Streitpunkt authentisch zu erläutern. Diesem Urteil hat sich der Staat zu unterwerfen. Die berühmtesten Kundgebungen Pius des IX. Sind die Enzyklika Quanta Cura und der Syllabus vom 8. Dezember 1864. Keinem Zweifel unterliegt es, dass die Enzyklika Quanta Cura eine Kathedralentscheidung des Papstes und somit unfehlbar ist. Aber auch der Syllabus kann mit Recht eine Definition ex cathedra genannt werden, obwohl die Sicherheit darüber weniger klar ist als bei der Enzyklika Quanta Cura. Da aber beide Aktenstücke die Zustimmung des Magisteriums der Kirche, also der Bischöfe, erhalten haben, so sind sie beide zur gewissen und unfehlbaren Richtschnur geworden. Das Zentralorgan des Jesuitenordens, die seit mehr als 50 Jahren in Rom erscheinende Civilta Catholica. Das Ziel der bürgerlichen Gesellschaft oder des Staates ist ausschließlich das zeitliche Glück. Dieses ist aber bei den Menschen, der eine unsterbliche Seele hat, dem ewigen Glücke untergeordnet, zu welchem die Kirche und nur die Kirche führt. Bei dem Menschen, der zugleich Christ und Staatsbürger ist, steht die Pflicht der Kirche zu gehorchen höher als die Pflicht dem Staate zu gehorchen, denn man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mithin ist die Gewalt des Staates der Gewalt der Kirche untergeordnet. Die Unterordnung des Staates unter die Kirche ist aber nicht bloß durch die Vernunft geboten. Es ist dies auch die gewöhnliche Lehre der Väter und die Lehre der Kirche, der Consensus Theologorum. Endlich lehrt Papst Bonifatius VIII. In seiner dogmatischen Bulle Unam Sanctam, indem er die beiden Gewalten mit den im Evangelium erwähnten beiden Schwertern vergleicht, ausdrücklich, dass die weltliche Gewalt der Geistlichen unterworfen sein müsse. Was augenscheinlich zur Domäne des Staates gehört, wie die rein bürgerlichen und politischen Angelegenheiten, das ist vollkommen gesichert gegen jede Gefahr des Eingriffes von Seiten der kirchlichen Gewalt. Bei den Berührungspunkten ist allerdings die Grenzlinie nicht immer klar erkennbar. Aber auch hier ist ein Streit zwischen Staat und Kirche unerlaubt. Denn weil jener dieser untergeordnet ist, hat nach ehrfurchtsvollem Remonstrationen und vernünftigen Diskussionen immer die Kirche den entstandenen Streit zu entscheiden, und es steht dem Staate ebenso wenig zu, sich dieser Entscheidung zu widersetzen, wie einem niederen Gerichtshofe sich gegen die Entscheidung eines höheren aufzulehnen. Die christlichen Grundsätze bezüglich des Verhältnisses der Kirche zum Staate sind in dem Satze des heiligen Thomas enthalten. Die weltliche Gewalt ist der Geistlichen untergeordnet wie der Leib der Seele, und darum ist es keine Usurpation, wenn ein geistlicher Vorgesetzter in weltliche Dinge eingreift. Man muss dabei drei Arten von Angelegenheiten unterscheiden. Erstens die rein geistlichen, wie den Gottesdienst, die Spendung der Sakramente, die Predigt des Wortes Gottes. Diese stehen natürlich ausschließlich unter der kirchlichen Autorität. Zweitens die gemischten Angelegenheiten, wie zum Beispiel die Ehe, das Begräbnis, die Wohltätigkeitsanstalten. Diese stehen unter beiden Gewalten, aber so, dass die kirchliche Autorität den höchsten Rang einnimmt und direkt interveniert, um das zu verbessern und zu annullieren, was die bürgerlichen Gesetze etwa bezüglich dieser Dinge in Widerspruch mit den göttlichen oder kanonischen Gesetzen anordnen. endlich die rein weltlichen Angelegenheiten wie das Militärwesen, die Steuern, die bürgerlichen Gerichte. Wiewohl diese direkt nur unter der Staatsgewalt stehen, können sie indirekt, ratione peccati, auch unter die kirchliche Jurisdiktion fallen, dann nämlich, wenn die darauf bezüglichen Gesetze die Unsittlichkeit befördern oder irgendwie dem geistlichen Wohle der Völker schaden. In diesem Falle können und müssen die von der bürgerlichen Gewalt erlassenen Gesetze durch die kirchliche Autorität korrigiert und außer Kraft gesetzt werden. Denn es steht der kirchlichen Autorität zu, die öffentlichen Sünden zu verhüten und die Hindernisse auf dem Wege des ewigen Heiles, zu welchem sie die Gläubigen zu führen hat, zu beseitigen. Der Katholizismus behauptet die Notwendigkeit der Harmonie zwischen Kirche und Staat, aber die Notwendigkeit derjenigen Harmonie, welche aus der Unterordnung des Staates unter die Kirche hervorgeht. Zwischen Individuen und dem Staate darf nicht unterschieden werden. Beide haben dieselbe Verpflichtung. Der Regent ist nicht für sich, sondern für die regierte Menge. Darum muss er sein Handeln so einrichten, dass es den Bedürfnissen und dem Wohlsein der Untertanen entspricht und die Erfüllung ihrer Pflichten und die Erreichung ihres Zieles, welches sie als Menschen haben, nicht hindert, sondern fördert. Wenn also das Bedürfnis und das Wohlsein derselben und die Stimme der Pflicht bei ihnen Unterwerfung und Gehorsam gegen die Kirche erheischt, so kann der Regent bei Ordnung und Leitung des sozialen Lebens seiner Untertanen davon nicht absehen. Das gilt selbstverständlich von jedem Staate, auch wenn der Regent heterodox sein sollte, um wie viel mehr, wo derselbe Katholik ist. Die Kirche ist ein wahres Reich, das Reich Gottes auf Erden, dessen unsichtbarer Monarch Christus, dessen sichtbarer Monarch der Papst ist. Jeder Mensch hat die Pflicht, ein Untertan dieses Reiches zu werden. Jeder Getaufte ist darum dem Papste mehr untertänig als irgendwelchem irdischen Regenten. Nicht die Kirche ist dem Staate, sondern der Staat ist der Kirche untergeordnet. So kann sie die bürgerlichen Gesetze und die weltlichen Urteile der Gerichte korrigieren und annullieren, wenn sie dem geistlichen Wohle zuwider sind. Sie kann den Missbrauch der Exekutionsgewalt und der Waffen steuern oder den Gebrauch derselben befehlen, wenn die Verteidigung der christlichen Religion es erheischt. Das Tribunal der Kirche ist höher als das bürgerliche. Das höhere Tribunal kann aber die Sachen des Niederen revidieren, in keiner Weise dagegen das Niedere die Sachen des Höheren.